am Wetter. Präsentiert von Möbel Hobelmann. Besuchen Sie jetzt nach Komplettumbau unsere Boutique- und Leuchtenabteilung. Möbel Hobelmann, direkt am Flugplatz in Lahr. Heute Abend und in der Nacht rückt die Kaltluft nach, nachdem es ja jetzt erstmal recht mild war, und die Schneefallgrenze sinkt dann bis zum Morgen auf 300 Meter, kann morgen dann sogar Flocken bis ganz runter geben mal, und die Höchstwerte am Wochenende nur noch maximal 0 bis 4 Grad. Der Wind, der lässt auch dann in der zweiten Nachthälfte besonders nach. Es ist 19 Uhr. Radio Ohr. Einfach näher dran. Die Nachrichten aus unserer Region. Mit Andrea Schindler. Tatverdächtiger nach Offenburger Großbrand vom 18. Oktober ermittelt. Ein 27-jähriger Imbisseinbrecher hatte offenbar einen Grill umgestoßen. Durch das Feuer waren damals mehrere Gebäude abgebrannt. Weiterer Bürgerabend in Kehl zur Tram. Vor der Sondersitzung des Gemeinderates am 21. Dezember können sich die Bürger heute Abend ab 19 Uhr in der Stadthalle nochmal über das geplante Großprojekt informieren. Durchfahrt von Dammscharte bei Ottenheim wieder frei. Die Sanierungsarbeiten haben 115.000 Euro gekostet und fast 3 Monate gedauert. Ansturm auf nächste Pistengaudi des Funkhauses Ortenau im April. Eine Woche nach der Rückkehr aus Galtür haben bereits über 200 Skihasen erneut gebucht. Ausführliche Meldungen aus der Region wieder um 9:30 und unter funkhausortenau.de. Und jetzt alles, was Sie sonst noch wissen sollten, mit Julia Wasselkopf. Der umstrittene Privatkredit für Bundespräsident Wulff soll doch von dem Unternehmer Egon Gerkens selbst gekommen sein. Das berichtet der Spiegel. Demnach sagte Gerkens dem Magazin, er selbst habe die Verhandlungen mit Wulff geführt. Die Zahlung des Darlehens sei dann zwar über ein Konto seiner Frau erfolgt, dafür habe er jedoch eine Vollmacht. Wulff ließ über seine Anwälte mitteilen, der Kredit stamme definitiv von Gerkens Ehefrau. Stürmisch bleibt es auch die nächsten Stunden in Deutschland. Sturmtief Joachim treibt sein Unwesen und richtete bereits schwere Schäden an. Mehr dazu von Dirk Zeitler. In Thüringen führten Schneefälle zu erheblichen Verkehrsproblemen. Es gab zahlreiche Unfälle. Ein mit 15 Kindern besetzter Schulbus rutschte von der glatten Fahrbahn und prallte gegen eine Mauer. Auf einer Bundesstraße steckten bis zu 400 Lastwagen in Schneewehen fest. Bis in den Abend hinein soll der Sturm noch zunehmen. Der Deutsche Wetterdienst sprach für mehrere Regionen Unwetterwarnungen aus. Spektakulärer Fund am Moskauer Flughafen. Die russischen Behörden haben dort radioaktives Metall entdeckt. Es befand sich im Gepäck eines Reisenden, der in die iranische Hauptstadt Teheran unterwegs war. Die Metallteile enthielten ein radioaktives Isotop, das nur aus einem Atomreaktor stammen konnte. Das Wort des Jahres lautet Stresstest. Gekürt wurde es von der Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden. Bekannt wurde das Wort durch die Überprüfungen von Banken, die Stresstests genannt wurden. Danach wurde es auch für die Prüfung von Atomkraftwerken und dem umstrittenen Bahnhofsprojekt in Stuttgart angewendet. Der FC Bayern trifft im Achtelfinale der Fußball-Champions League auf den FC Basel. Das Hinspiel steigt am 22. Februar in Basel, das Rückspiel dann am 13. März in München. Der zweite deutsche Vertreter Bayer Leverkusen bekommt es mit dem FC Barcelona zu tun. In der K.O.-Runde der Europa League spielt Hannover 96 gegen den Christoph-Daum-Club FC Brügge aus Belgien. Schalke 04 trifft auf Viktoria Pilsen aus Tschechien. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von Hummel, dem Tri-AG-Gebrauchtwagenzentrum und Renault-Haupthändler in der Ortenau. www.tri.ag. Hallo liebe Autofahrer, Staus und Behinderungen. Einen Stau haben wir noch auf der A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen dem Dreieck Leonberg und Stuttgart-Möhringen. 8 Kilometer stockender Verkehr. Ansonsten sind die Straßen im Moment frei. Wir wünschen eine gute und sichere Fahrt. Ich bin Volker Frank, Ihnen wünsche ich einen guten Start ins Wochenende. Habe ich aber noch einen Hinweis in eigener Sache, auch betreffend natürlich alle Charlie 2000 Fans. Aus technischen Gründen kann heute Abend leider die Sendung nicht stattfinden, aber dafür kurz vor Weihnachten am nächsten Freitag ist er dann wieder für alle da. Also, schönen Abend, guten Start ins Wochenende. Hier sind die Sister Sisters mit I Don't Feel Like Dancing.

Le nouveau club échangiste Club Rubin avec une excellente cuisine française et différents shows érotiques. FKK Club Rubin, le haut de gamme à Offenbourg. Plus d'infos sur clubrubin.com. Der neue FKK Club Rubin jetzt mit exzellenter französischer Küche und wechselnden Erotikshows. High Class FKK Club Rubin in Offenburg. Mehr unter clubrubin.com. Erleben Sie Genuss auf höchstem Niveau im Weinparadies Ortenau. Ob Sie unseren rassigen und eleganten Riesling mit hochfeiner Blume, unseren kräftigen roten Spätburgunder mit leichtem Brombeerton oder einen unserer anderen Weine bevorzugen. Im Weinparadies Ortenau und auf dem Ortenauer Weinpfad sind Genuss und Qualität immer garantiert. Weinparadies Ortenau. Weine wie im Paradies. Mehr Informationen erhalten Sie unter weinparadies-ortenau.de. Top gepflegte Mietwagen mit Service und Qualität finden Sie unter www.werle-autovermietung.de. Werle Autovermietung. Bergwerk, die ultimative Diskothek in Offenburg-Elgersweier. Jeden Freitag und Samstag ab 21 Uhr. Partytime pur. Genießen, wohlfühlen, abfeiern. Bergwerk, die etwas andere Diskothek mit dem besonderen Flair in Offenburg-Elgersweier. Bilder, die aus dem Rahmen fallen. Fotostudio Stober in Offenburg. Hochzeitsfamilien, Bewerbungsfotos und vieles mehr. Außerdem ständig wechselnde Aktionen. Fotostudio Stober. Hauptstraße in Offenburg. Fotostudio-stober.de. Bilder, die aus dem Rahmen fallen. Hallo, hier spricht Armin Schneider und dieser Radiospot ist für mich selbst. Seit Jahren träume ich davon, dass sich meine Jugendliebe Sabine bei mir meldet. Leider vergeblich. Also mache ich das jetzt. Lieber Armin, Sabine hier, du bist nach wie vor die Liebe meines Lebens. Ich muss Tag und Nacht an dich denken. Gibst uns noch eine Chance, dein Bienchen? Nee, Sabine, sich ewig nicht melden und dann so kommen, habe ich echt keinen Bock drauf. Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr. Bleibt im Kopf. Hereinspaziert, liebe Gäste. Das Flamingo lädt ein zum Verweilen und Genießen. Mittags mit Gerichten wie zu Omas Zeiten und knackigem Salat. Abends freuen sich Nachtschwärmer und Freunde des Tanzes auf Live-Musik. Und sonntags wird beim Kaffeekränzchen das Tanzbein geschwungen. Hereinspaziert im Flamingo Offenburg. Marlener Straße 7. Infos auf flamingo-offenburg.de. Chantre fragt, was ist Ihr Lieblingsdrink? Chantre pur. So weich. Chantre coolala. Wie cool. Chantre Maracuja. Exotisch. Chantre im Espresso. Sinnlich. Und wie mögen Sie den weichen Chantre? Probieren Sie es aus. Mein Chantre. So mag ich ihn. Jeden Tag freue ich mich so drauf. Denn durch dich lebe ich völlig auf. Deine Show macht mich so ganz und daheim. Die ist cool und so schräg. Ich bin immer dabei. Hey, Charlie, du ziehst mir runter bis in den See. Charlie, du bist wie ein extra starker Kaffee. Charlie 2000. Charlie 2000. Spaß. Dies ist ein besonderes Ereignis. Jetzt. Der Mann ist wieder voll im Einsatz. Ist das Ihr Ernst? Turn it on! Dieser Typ hat's einfach drauf. Yo, what's up? I'm Will Smith and I am a really bad boy. Ignoriert ihn einfach. Er war schon immer ein Hysteriker. Nachtschwärmer Spezial mit Charlie 2000. Welcome to the Church of What's Happening Now. This is a journey into sound. Yeah, blood brother. What you gonna do in your fucking underwear? You gonna find some sexy bitch? Or the boys got problems when you don't find it something inside. And you got it? You reloaded, man. You just reloaded. And keep it white and just reloaded. I wanna feel my guns, man. Feel my guns, son. Aight? If you low like this, y'all, come on, come on, bring it back. yo, come on. So terrible, incredible, touchable, invisible, this the business is quite possible. Rapping English, mission impossible, my posse always straight but sensible. From here to Dada, from Z to Nirvana, you come from Dresden, Greece or Ghana. Mother, father, sister or son, I wanna tell you awesome. Me and my homies like to play the game, you don't play, it's such a shame. We all fly up, every single fly high, and leave all the ugly records just behind. Too big, too fast, too bright, too fat, too ill, too small, too low, too mad. Why exist us, mom and dad? What you see is what you get. I wish I had a pump gun in my underwear, but I only have a pistol in my underwear. I wish I had a pump gun in my underwear. You can reload it, I just don't care. Pump gun in my underwear, but I only have a pistol in my underwear. It could be you, yo, it could be me. Rock the party and the place to be. Be, be, be, be, be, be. Pump gun in my underwear. Pump gun in my underwear. Pump gun in my underwear. But I only have a pistol in my underwear. Pump gun in my underwear. Pump gun in my underwear. Pump gun in my underwear. But I only have a pistol in my underwear. Bring it back, yo. Come on. It could be you, yo. It could be me. Rock the party and the place to be. Be, be, be, be, be, be, be. Be yourself. Watch yourself. Never too late. It's as hard elf. Save your life like and deep. I can't get no sleep. Wake up again in your trousers. That is nothing. What you wish is what you don't have, and what you got too small and so bad. I wish I had a pump gun in my underwear, but I only have a pistol in my underwear. I wish I had a pump gun in my underwear. You can reload it, I just don't care. Pump gun in my underwear, but I only have a pistol in my underwear. It could be you, yo, it could be me. Rock the party and the place to be. Be, be, be, be, be, be. Pump gun in my underwear. Pump gun in my underwear. Pump gun in my underwear. But I only have a pistol in my underwear. Pump gun in my underwear. Pump gun in my underwear. Pump gun in my underwear. But I only have a pistol in my underwear. I wish I had a pump gun in my underwear, but I only have a pistol in my underwear. I wish I had a pump gun in my underwear. You can reload it, I just don't care. I wish I had a pump gun in my underwear, but I only have a pistol in my underwear. Has to be tough like offense lines from Chicago Bears. You can reload it, I just don't care. Others came from downtown. Hit Radio. Back to their hometown, Surf City. All systems go. So, click. Hit Radio. Hit Radio. Einfach näher dran. Einfach näher dran. We're receiving a transmission on Priority Channel 3. Another official DJ remix.

Merry Christmas. Hallo Nachtschwärmer. Langsam habe ich alles im grünen Bereich hier. Wie gesagt, da war was kaputt am Mischpult, am Digitalmischpult. Und die Spitzentechniker haben das geschafft, dass das wieder geht. Ich hatte schon befürchtet, ich packe meine Sachen und muss wieder abziehen. Hätte sich natürlich am meisten mein Freund gefreut darüber. Hey, das ist ja eine gute Sendung für dich, Charlie. Was denn? Sandmännchen. Danke. Also entspann dich. Können Sie mir den Scherz erlauben? Ich hab euch gewarnt. Okay, Nachtschimmer-Scanner, ganz kurz in die Werbung. Licht aus, Sport an, Werbung. Ho, ho, ho, da staunt selbst der Weihnachtsmann. Lichtblicke. Advent und Weihnachten in Lahr. Mit einer in Südbaden einzigartigen Weihnachtsbeleuchtung. Einem Weihnachtsdorf mit täglichem Adventskalender-Live-Programm. Einer lebensgroßen, ganz besonderen Künstlerkrippe. Und einer Vielzahl von Fachgeschäften mit fantastischen Angeboten für Ihren Weihnachtseinkaufsbummel. Lahr, das gönne ich mir. Bummeln, einkaufen, genießen. Hi. Mit diesem Lächeln fing alles an. Aber es war nicht nur das Lächeln. Es waren ihre Zähne. Strahlend weiß und einfach perfekt. Und das war ihr kleines Geheimnis. Die neuen Zahnärzte in Lahr. Noch in dieser Nacht erzählte sie mir alles über diese außergewöhnliche Zahnarztpraxis. Die neuen Zahnärzte in Lahr. Die Spezialisten für Lösungen der modernen Zahnheilkunde. Da finden auch Sie Ihr schönstes Lächeln. www.dieneuenzahnärzte.de. So. Jetzt wissen Sie's. Dieses Jahr liegt Hollywood unterm Weihnachtsbaum. Machen Sie Ihren Lieben eine Freude und verschenken Sie ganz großes Kino. Mit den Gutscheinen aus dem Forum Kino Offenburg. Erhältlich täglich ab 9 Uhr an der Kinokasse oder online unter forumoffenburg.de. Maximum Clubbing, die Radio Show live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Electropop, House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Jeden Freitag mit DJ Rockhounds and Friends. Vision Factory, Adriano Milano, DJ Tarzan, Miami Ice, Cool Times, DJ Metric, Paula PK, Alex Christensen. Maximum Clubbing, immer freitags ab 23 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Die Geschichte unserer Familie. Wir haben gelacht, geliebt. Wir waren füreinander da. Alles in unserem Zuhause. Jetzt ist Zeit für ein neues Kapitel. Ein neuer Abschnitt beginnt mit einer fairen Vermarktung und dem guten Gefühl, aus Werten das Beste zu machen. Engel und Völkers in der Ordenau. Die Nummer 1 für Immobilien. Alfons Schuhberg verrät seine Tricks. In meine Soße für meinen Hähnchenburger kommt Apfel rein, den schneide ich jetzt gerade und eine geheime Zutat. So. Herr Schuhberg, den Ingwer hat man jetzt nicht gehört. Könnten Sie den nochmal schneiden? Weißt schon, was ein Geheimnis ist, du Schlaumeier. Noch mehr Hüttengaudi, jetzt Teil 2 mit Schuhbecks Apfelchicken und dem Allgäuer Almburger. Nur für kurze Zeit bei McDonald's. Ein neuer Abschnitt beginnt mit einer fairen Vermarktung. Engel und Völkers in der Ortenau. Die Nummer 1 für Immobilien. www.engelvölkers.com/Ortenau. Voll auf die 12. Die Hitradio Ohr Silvesterparty in ganz Offenburg. In 15 Locations feiern mit DJs und Bands. Riesenfeuerwerk vorm Rathaus. Tickets im Vorverkauf bei allen teilnehmenden Kneipen und Clubs. Cheerio, Miss Sophie. Yeah, yeah. Ab 22 Uhr. Live on air. Mr. Winterbottom. Der Startschuss ins neue Jahr mit Hitradio Ohr. Präsentiert vom E-Werk Mittelbaden. Daheim gut versorgt. Hitradio Ohr. Hitradio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Hey guys! If you don't know what you can do, if you want to feel the right power, the answer of your question. Ja, Nachtschimmer, das sage ich auch. Cheerio, Miss Sophie. And right on, baby. Aber jetzt kommt erstmal der Tag vor Silvester dran. Da bin ich nämlich. Das ist Freitag, da bin ich hier in der Sendung und anschließend fahre ich ganz rasant nach Aachen und lege da einen Codex auf. Und zwar im Black Forest. Das ist der zweite Club, zweiter Angang, wenn man reinkommt, links. Und dann Silvester, wie gesagt, die Hitradio Silvester Party Nacht. Da bin ich im Bugs, in der Kellerkneipe Bugs. Also, wer Lust hat, kommt vorbei. Dann grüßt mich oder klickt mich an auf Facebook und wer kennt wen. Dazu geht ihr auf meine Seite charlie2000.de. Und wenn ihr schon auf der Seite sind, da könnt ihr auch nachträglich Sendungen runterladen. Genau. Jetzt heißt Codex Spezial. Und zwar heute Freitag. Hangover Christmas Edition. Christmas Edition. Erstmal Angebote, geizige Preise ohne Ende. Zum Beispiel. Ich habe wieder Rückkopplung hier ohne Ende. Das sind aber auch so viele Regler, Nachtschwärmer. Okay. Ich muss hier den Bass ein bisschen rausnehmen am Kopfhörer. Dann wird es laut besser. So, jetzt. Also, Hangover Party Edition heute, Weihnachts-Edition. Und zwar bis 23.30 Uhr war Steiner nur 1 Euro. Außerdem, wenn ihr heute vorbeikommt und ein Weihnachtsgebäck dabei habt, Nikolausmütze, Lametta, ein Paket, Christbaumkugeln, Geschenkpapier, alles was weihnachtlich ist, jedes Teil 5 Euro Freiverzehr. Und dann geht's weiter morgen Samstag im Codex. Sexy Christmas Party. Überschrift: Süßer die Glocken nie klingen. Wow. Also, Weihnachts-X-Mess Welcome Shot bis 0 Uhr. Sexy Girls, Strip-Shows, Sexy X-Mess, Gogos. Im Club DJ Matrix. Im kleinen Club DJ Ice Crasher. Noch Zeit fürs Gewinnspiel? Natürlich! Es geht los in 7, 6, 5, 4, 3, 2. Macht ihr mit, Nachtschwärmer? Es gibt eine Mix-CD zu gewinnen. Ruf an! Aber erst hören wir uns mal an, was da kommt. Ich will zwei Interpreten wissen. Los geht's! Hier läuft unser Gewinnspiel, Nachtschwärmer. Und es werden zwei Interpreten gesucht. Wer die haben sollte, ruft an 0781 504 33 und die 11. Schon mal bitte, wer angerufen hat, noch mal probieren. Da war vorher noch der AB dran. Genau, 20.05 Uhr, hier geht's ins Wochenende. Okay, 0781 504 33 und die 11 ruft jetzt bitte an. Zwei Interpreten möchte ich wissen, die in diesem Mix davor kommen. Und es sind da viele, die ihr alle kennt. Das muss jetzt reichen, Nachtschwärmer. Bei mir braut sich schon wieder was zusammen hier. Oh, immer das Gleiche. Al, halt dich doch zurück. Heck, back mir ein paar Weihnachtskekse. Ach, fall tot um, Al. Immer das Gleiche. Hitradio Ohr. Einfach näher dran. Ho, ho, ho, ho, ho. Ho, ho, ho, ho, ho. Merry Christmas! Merry Christmas! I'm dreaming of a white Christmas. Yo, she's hot, she's fire. She's the kind of girl I desire. Take time, don't rush this. You know it feels good when you touch this. I come, she goes. That's how I deal with these hoes. Time takers put down their beat. And when she blows on my whistle, it goes, it goes, it goes. I think you wanna come over. Yeah, heard it through the grapevine. Are you drinking, you sober? Think about it. Doesn't matter if it makes you feel good. Freitagabend. Everybody talk about football.

times if I get a good feeling, yeah. Get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no, no, if I get a good feeling, yeah. Baby, here we are, standing face to face, just the two of us, locked in your embrace. Now I got it bad, but you got something good. Won't you do it, make good in every way? It's time for the Christmas countdown. Ho, ho, ho, ho, ho. Ho, ho, ho, ho, ho. Merry Christmas. Ho, ho, ho, ho, ho. Ho, ho, ho, ho, ho. Genau, um 22.29 Uhr. 20.29 Uhr. Wie komme ich drauf? Ah, der Schuhverkäufer. Der nervt wieder ohne Ende. Dem gefällt dieser Song so gut, eh? Er. Fährst voll drauf ab. Spiel ich jetzt diese Platte. Immer und immer wieder, bis meine Ohren bluten. Ich soll diese Platte spielen? Das ist erstmal keine Platte, aber na gut. Du kannst dir selbst anhören, Al. Komm, mach was. Wo ist mein Plattenspieler? Du sollst die Freude mit mir teilen. Nein. Get up! da bin ich ja froh, dass Kelly wenigstens auf mich abfährt, oder? Kelly! Ich hasse den Typ, da versaut uns das ganze Weihnachten. Hey! Ladies and Gentlemen, der Weltraum. Unendliche Weiten. Auf unserer Reise durch ferne Galaxien stießen wir auf unbekannte Tonsignale. Wir empfangen rhythmische Signale in einer Form, die uns völlig unbekannt ist. Ich möchte tanzen. Ich möchte tanzen. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Wieder so ein richtig Spezial nach Trimmer. Ace of Face, Pink und Kim Carnes. So, nach Trimmer, was machen eure Weihnachtsvorbereitungen? Alles noch im grünen Bereich? Gut. Es gibt ja auch die Panikkäufer, die es jedes Jahr gibt, die im Heiligabend noch rumrennen und was kaufen. Und das sind den Verkäuferinnen die liebsten Kunden. Die tauschen nicht um, die lassen sich zeigen und kaufen sofort. Okay, zum Thema. Zwei Freunde treffen sich. Du, ich habe mit deiner Frau geschlafen. Sind wir jetzt verwandt? Na, verwandt nicht, aber quitt sind wir jetzt. Amen ein? Ja, genau. Paul geht mit seinem Vater spazieren. Dabei sehen sie zwei Hunde, die voll dabei sind. Paul fragt seinen Vater, ja, was machen die denn da? Der Vater erklärt ihm, weißt du, der vordere Hund ist müde und der hilft ihm, da hilft ihm der andere und schiebt ihn nach Hause. In sein Körbchen. Aha. So, ich habe erst den nächsten Song einlegen müssen. Paul überlegt einen Moment und meint dann, ja, Papi, das war als aber gut, dass Mami sich gestern am Waschbecken festgehalten hat. Sonst hätte sich der Prüfträger noch mit der Post mitgenommen. Das gibt's nur bei Radio. Oh Mann, da falte ich im Kopf nicht aus. Aufhören. Super. Oh, oh.

Werber. Warum drehst du uns hier die Stimmung ab? Werbung. Dieses Jahr liegt Hollywood unterm Weihnachtsbaum. Machen Sie Ihren Lieben eine Freude und verschenken Sie ganz großes Kino. Mit den Gutscheinen aus dem Forum Kino Offenburg. Erhältlich täglich ab 9 Uhr an der Kinokasse oder online unter forumoffenburg.de. Mann, bist du gut drauf. Ja, ich lieg ja auch drunter und das regelmäßig. So dreimal die Woche und das macht mich glücklich. Peppermint Sonnenstudio in Offenburg und Solarpalast in Lahr. Mehr unter waltersun.de. Der Wind, das himmlische Kind. Hey, woher pfeift er eigentlich? Aus dem Wasser! Wenn ihr mich sucht, ich bin in der Windkabine. Und ich bin mit meinem Segelboot unterwegs. Und ich habe gerade einen super Forscherkasten gewonnen. Neben der Wechselausstellung Aufwind und den Wissensshows rund ums Thema Wind gibt's im Dezember viele Überraschungen zu gewinnen. Täglich 50 Eintrittskarten zu nur 3 Euro beim Online-Kartenverkauf. Das Wesso in Straßburg. Natürlich auch alles auf Deutsch. Link zum Wesso unter www.hitradio.ohr.de. Maximum Clubbing, die Radioshow live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Electropop, House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Jeden Freitag mit DJ Rockhounds and Friends, Vision Factory, Adriano Milano, DJ Tarzan, Miami Ice, Cool Times, DJ Metric, Paula PK, Alex Christensen. Maximum Clubbing, immer freitags ab 23 Uhr, live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Ein Kaffee bitte und die Tageszeitung. Haben Sie gar nicht getankt? Nö. Steigen auch Sie auf einen verbrauchsoptimierten Mercedes um und sichern Sie sich 3.000 Euro extra beim Kauf einer neuen A, C, E oder SLK-Klasse sowie eines Viano. Effizienz zahlt sich aus. Jetzt bei S&G, Ihrem Mercedes-Benz-Partner in Offenburg, Aachen und Kehl. www.sug.de. Stellen Sie sich vor, Sie können endlich abschalten, den Weihnachtsstress vergessen, die Ruhe genießen und das Wasser spüren. Sie erleben das Gefühl von neuer Energie. Nehmen Sie es mit nach Hause. Caracalla-Therme. Geschenkgutscheine gibt's im Internet unter www.caracalla.de. Voll auf die Hitradio Ohr Silvesterparty in ganz Offenburg. It's really a wonderful party. I think I'll retire. 10 Locations feiern mit DJs und Bands. Riesenfeuerwerk vorm Rathaus. Tickets im Vorverkauf bei allen teilnehmenden Kneipen und Clubs. Cheerio, Miss Sophie. Yeah, yeah. Ab 22 Uhr. Live on air. Mr. Winterbottom. Der Startschuss ins neue Jahr mit Hitradio Ohr. Präsentiert vom E-Werk Mittelbaden. Daheim gut versorgt. Caracalla-Therme. Geschenkgutscheine gibt's im Internet unter www.caracalla.de. Hit Radio Ohr. Hit Radio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Hey guys, if you don't know what you can do, if you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000 and right on there. Ja. Und alle, die sich noch zugeschaltet haben, willkommen. Wir hatten ja am Anfang technische Probleme, das lag ausnahmsweise mal nicht an mir. Das lag hier an der Digitalanlage. Aber mit vereinten Kräften wurde das geschafft. So, Charlie 2000 ist natürlich nächsten Freitag wieder da. Und am 30.12., da bin ich freitags auch hier, aber anschließend fahre ich ganz hurtig nach Aachen, weil da bin ich im Codex, im Black Forest, das ist der kleine Club in Aachen. Okay, und einen Tag später ist die Silvester-Hitradio-Party nach Silvesternacht hier in Offenburg und ich bin im Bax, B-A-X. Also, willkommen, Einladung. Oder was macht ihr in Silvester? Vorteil ist, der müsst ja nur einmal Eintrittssaal im Vorverkauf möglichst. Dann könnt ihr an alle teilnehmenden Kneipen rein. Super. Und dann nicht vergessen, die Sendung könnt ihr nachträglich runterladen über charlie2000.de. Und das sind zwei Links, einer zu Facebook und einer zu Wer kennt wen. Bitte klickt an, und dass ihr mich kennenlernen wollt, natürlich nicht persönlich. Macht das, es klappt immer wieder. Yeah. Das ist das Partywochenende hier. Und da geht's ins Codex, weil ab 23 Uhr Live-Übertragung ist über diesen Sender. Aus dem Codex, live raus. Und heute im Codex heißt die Party Hangover Christmas Edition. Einlass ab 22 Uhr. Bis 23.30 Uhr. Warsteiner 0,25 nur 1 Euro. Ein absoluter Weihnachtskampfpreis. Außerdem erhaltet ihr für jedes Teil, das ihr mitbringt, sei es Weihnachtsgebäck, Nikolausmütze, Paket, Lametta, Christbaumkugel, Geschenkpapier oder was auch immer, was mit Weihnachten zu tun hat, 5 Euro Freiverzehr. Das ist also heute. Morgen, Samstag, 17.12. Sexy Christmas Party. Süßer die Glocken nie klingen. Das müssen wir mit ein bisschen Echo machen. Süßer die Glocken nie klingen. Oh, da sind jede Menge Christkindchen da. Weibliche Christkindchen. Kindchen ist zu viel gesagt. Sind schon ein bisschen erwachsener. Xmas Welcome Shot gibt's. Welcome Drinks bis 0 Uhr. Sexy Girls, Strip Shows, Sexy Xmas Gogos. Im großen Club DJ Matrix, im kleinen Club DJ Ice Crasher. Das ist morgen Samstag. Es ist ja voll die Kackparty. Nicht los. Tanzfläche leer, ey. Alles steht rum, ey, weißt du? Kannst du nicht mal was anderes auflegen? Ey, du bist hier voller Loser, ey. Kick dir das an, ey. Die Tanzfläche ist leer. Ey, kennst du nicht dieses... Ich sag dir, ey, wenn du das spielst, dann tanzen sie alle. Baby, when it's for us to do something. This is all getting way out of hand. What do you mean? The song is sweet. No, not the song. I'm talking about the Japanese killing whales and dolphins. Dude, they've been doing that for a long time. So? Stan, me and Kitty don't give two s*** about stupid ass whales. I wanna go with him, a heart pair we will be. I don't give a crap about whales, so go and hug a tree. I don't give a crap about whales, so go and hug a tree. Enola Gay was doctored. Because the real bombers feared retaliation so badly that they simply pointed the finger at somebody else. My government has authorized me to give you the original photo, unaltered, so you can finally know the truth. Dolphins and whales were just framed by the real bombers. A chicken and a cow. You're listening to the world's famous. This is Radio. Das absolut bescheuertste, was man sich denken kann. Bekloppt, dämlich, brandgefährlich und total beknackt. Das ist toll, da ist eine Therapie fällig. Hier geht's ins Wochenende. Heute Wer könnte da mehr sein? It's party time. Let's party! Zeit für unser Gewinnspiel, das ist ein ganz kurzes Nachtschwärmer. Und zwar dreht sich's darum, hier ist eine Parodie, wie heißt oder hieß dieser Mann? All night, all night. What the fuck? Das ist gleich die Frage, die da kommt. Merry Christmas! Radio Ohr. Einfach näher dran. Seid ihr bereit? Die Spannung steigt von Minute zu Minute. Wow! Konzentriert euch! Attention! Ihr kennt ja die Nummer. 0781-504-33 und die 11. Come on! Mit. Zum bevorstehenden Weihnachtsfest übermittle ich euch, Genossen Bundesbürgern, brüderliche Kampfesgrüße. Jawohl, manches wurde erreicht, doch vieles liegt auch hinter uns. Ich erhebe meine Stimme und kann heute am Vorabend des Heiligen Abend einschätzen, die Versorgungslage ist im Wesentlichen stabil gesichert. Rechtzeitig reifen. Na, was meint der? Wer ist das? Zu den bevorstehenden. Er war Staatsratsvorsitzender. Wie hieß er? Unter der Führung von Fidel Castro. Spreewälder Genossen stellten erstmals in diesem Jahr zur Absicherung der Grundversorgung der Bevölkerung noch mehr Rettich zur Verfügung. Unter dem bewährten Motto: nicht nur jedem eine Banane, sondern jedem seine Banane, trug die Aktion der Fruit Company schon am Nikolaustag reife Früchte. Deshalb singt auch die Grube Erichs Enkel aus Wiebelskirchen im Weihnachtskessel den Bananensong. Schicke die da heute noch zu mir. Und die Bananen kamen. Natürlich gibt es auch in diesem Jahr, wie könnte es anders sein, wieder konterrevolutionäre Elemente, Saboteure, ja, Kollaborateure, die versuchen werden, unser friedliches Miteinander zu Weihnachten zu stören. So schwärmen kapitalistische Kesseltreiber von italienischen Köstlichkeiten, wie zum Beispiel den sogenannten Parmaschinken. Ihr Herren, bildet euch nur da nichts ein. Wir hier in der Deutschen Demokratischen Republik, wir hatten Weihnachtenschinken, wir hatten Osternschinken, selbstverständlich am 7. Oktober sowie dem 1. Mai, wir hatten auch Parma-Schinken. Allen eine friedliche Weihnacht, ein schönes Abendmahl, will sagen, einen schönen Kartoffelsalat. Waking up. Are you ready to party? Here comes the Night's Entertainment. Kennen wir die Gruppe noch, ha? Passion Fruit. Ja, und ich bin jetzt in Aachen und ich habe den Patrick in der Leitung. Hallo Patrick. Ja, servus. So. Vorwärts immer, rückwärts nimmer, das war Erich Honecker. Genau, Erich Honecker. Dankeschön, Patrick. Super. Vielen Dank. Wir haben einen Gewinner. Super, danke, alle anderen legen auf. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Wir lassen die Sau raus. Ja! Hört sich toll an. Total verrückt und nicht ganz dicht. Kinder, jetzt geht die Post ab. Yeah! Kurz eine Meldung, Nachtschwärmer. Auf der B3 Höhe AHG in Offenburg Richtung Gengenbach. Schwerer Unfall, Sperrung. Oh, again. Give me hand, give me gin, give me liquor, give me champagne, bubbles till I'm in. What happens after that if you inspire till a friend? I call my homie Tyler, we can all sip again. Hit it in, and again, leave evidence. Wasted, so what? Irrelevant. Get kicked to the head, who's selling it? I got a hangover, that's my medicine. Don't mean the bag, I sound too intelligent. A little jack can't hurt this celebrant. I show up, but I never throw up, so let the drip show up, oh up. I got a hangover, whoa, I've been drinking too much for sure. Der Überknaller dieses Jahr, hä? Hangover! Wir haben 21.10 Uhr, willkommen, wer sich noch zugeschaltet hat. So, langsam das nächste Spezial. Das ist nur für euch, da werde ich auch nicht reinreden. Das ist heute Best of, da ist alles drin. Taya Cruz, Adele, David Guetta, Snoop Dogg, Bruno Mars, Avicii, Rihanna, Jennifer Lopez, Swedish House Mafia, Martin Solveig Dragonette, DJ Anton, Britney Spears, Maroon 5, Enrique Iglesias, Pitbull, Alexandra Stan, Black Eyed Peas, Coldplay, Lady Gaga und so weiter. The best of. Seid damit dabei, Nachtschwärmer. Nachtschwärmer Spezial. Hier bei Hitradio. Journey into music and sound. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ready for takeoff. All systems go. It's starting in my heart. Without you. Reaching my feet up, which is bringing me out the dark. Without you. Without you, without you, without you, without you.

herzlich willkommen. Streisand. Das war dann das Beatles-Spezial mit einem schönen Grüße an Elmi. Nacho Emma, seid gegrüßt. Oje, oje, oje, oje. Ich habe ihn auf den Weihnachtsmarkt geschickt, jetzt kommt er wieder zurück. Wir sind hier! Jetzt kann die Post abgehen! Oh nein, oh nein, oh nein, oh Al. Bitte verschone mich. Al Bundy hier. Ja, ja, ja, ja. Willst du was sagen sonst noch, bevor ich sie hier wieder in die Abstellkammer stelle? Ja. Und jetzt sagt er sicher noch, wo er seine Schuhe gekauft hat. Aber nicht, aber nicht bei dir. Stille Nacht. Yeah. Wir schlafen gleich ein. Nein, wir wollen Spaß und den holen wir uns rein. Himmlische Zeiten für Nachtschwärme. Ice, baby. extreme. I rock a mic like a vandal. Light up the stage and whack a jump like a candle. Dance. Crush a speaker that booms. I fill in your brain like a poisonous mushroom. Deadly. When I play a dope melody, anything less than the best is a felony. Love it or leave it. You better gain weight. You better hit bulls out of kids don't play. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while the DJ revolves it. Alright, stop. Collaborate and listen. Ice back to a brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Roll like a harpoon daily and nightly. Yo, I don't know. Turn off the lights and I'll blow. To the extreme, I rock a mic like a vandal. Light up a stage, you like a chump like a candle. Dance. From a speaker that booms, I fill in your brain like a poisonous mushroom. Deadly. When I play a dope melody, anything less than the best is a felony. Love it or leave it. You better gain weight. You better hit the bullseye cause I don't play. And if there was a problem, I'll solve it. Check out the hook when my DJ revolves it. Doofe Witze wieder mal. Nach einem Streit sagt der Ehemann zu seiner Frau, ich gehe jetzt nach Jamaika. Dort bekommt der Mann für jedes Mal 16 Dollar geschenkt. Oh, was für ein Leben. Das sieht dann. Das möchte ich sehen. wie du mit $20 in der Woche auskommst. Ja. Fragt der Vater den kleinen Sprössling. Hänschen, hast du mal deine kleine Freundin eigentlich schon mal geküsst? Na klar. Und was hat sie gesagt? Keine Ahnung. Sie hatten ja mit den Schenkeln die Ohren zugehalten. Der fängt ja gut an. Hier geht's ins Wochenende. Nee, was ist das schön? Nee, was ist das schön? It's Mr. 305 checking in for the remix. Get all that, got that, get all that Omega. And this how we gonna do it. Sympathie wie noch nie und an diese Melodie, die so heimlich und ganz leise und auf ganz spezielle Weise die Mundwinkel nach oben zieht. Schön, dass es Gefühle gibt, die man nicht erklären will, und ich hab so ein Gefühl. DJ! Jim Jump! I want everybody to stop what they doing!

Das heißt ja Codex Spezial. Heute Freitag, Hangover, Weihnachtsedition. Einlass 22 Uhr. Bis 23.30 Uhr für früh. Eintreter Warsteiner nur 1 Euro. Aber da gibt es noch was, Nachtschwärmer. Für jedes Teil 5 Euro, was ihr mitbringt. Weihnachtsgepäck, Nikolaus, Mütze. Könnt ihr natürlich behalten, ganz klar. Lametta, ein Paket zum Beispiel. Christbaumkugeln, Geschenkpapier, alles was mit Weihnachten zu tun hat. Ich brauche zum Beispiel einen Christbaumständer. Ja genau, bringt was mit. Frühstück 5 Euro Freiverzehr, aber maximal nur 3. Nicht, dass ihr den ganzen Karton schnappt. Und ab 23 Uhr nach meiner Sendung kommt ja die Live-Übertragung aus dem Codex. Kennt ihr das? Das ist ein Remix von Eve of the War, The War of the Worlds. Uralt, uralt. Das Original. Irgendjemand hat sich daran gehalten, das zu remixen. Super. So, da haben wir morgen Samstag im Codex. Sexy Christmas Party. Sexy Christmas Party. Süßer die Glocken nicht klingen. Welcome Shots, Welcome Drinks bis 0 Uhr. Sexy Girl Strip Straws und Sexy X-Mess Goggos. Und ihr wisst ja, was für sexy Go-Go-Girls wir haben. Da zieht's einem die Schuhe aus. Das Beste vom Besten. Im großen Club DJ Matrix. Im kleinen Club DJ Ice Crasher. Hier steht Eiskratzer. Naja, gut. Eiskratzer hört sich professioneller an, oder? Wer heute auflegt, das kann ich hier nicht entziffern. Ich glaube auch DJ Matrix. Genau weiß ich es aber nicht. Und wie gesagt, am 30., weil Silvester ist das Codex geschlossen, am 30. Tag zuvor, da ist Halligalli. Und da bin ich, wie gesagt, im kleinen Club. Okay, das Gewinnspiel. Es geht los in 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gewinnspiel. So, jetzt kommt ein Werbespot von einem ganz bekannten Boxer. Ich möchte wissen, wie der heißt. Das ist die Gewinnspielfrage, Nachtschwärmer. Er hat meine Familie beleidigt. Endlich kann ich mich rächen. I'm going to destroy him. Ich werde ihn bestrafen. Let's fight. A daytime soap opera. Die Russen stehen voll hinter ihr, ist auch unser Held, sagen die Moskauer. I'm Ali Velshi. It is Tuesday, June 28th. This is your AM wake-up call. These are live. Den Boxhammer des Jahres und mit Großmaul David Hay. Aber ihr geht der Show-Freitag. Es geht wieder heiß her. Der Action-Freitag. Wenn andere schon schlafen gehen, schlagen wir richtig zu. Knallharte Action. Die Frage ist, wie heißt der Boxer? Hallo zusammen. Ist ja krass, Mann. Warte, kann mir mal einer sagen, was hier eigentlich gespielt wird? Das hier ist eine Party, also entspann dich. Können Sie mir den Scherz erlauben? Ich hab euch gewarnt. Morning. Man is about to launch himself on a trip to the moon with the expectation of landing there. Ich habe jetzt die Claudia aus Oberkirch. Hallo Claudia. Hallo. Ja, so, sag mal, wer war der Boxer, der da gefragt wird? Der Holyfield. Nein, leider nicht. Dumm gelaufen. Das ist dumm gelaufen. Leider nicht, Claudia. Hallo Waldemar aus La, grüße dich. Ja, hallo. So, hast du es gleich rausgekriegt? Ja, klar, das war ja eindeutig. Wer? Das war der Klitschko. Jawohl, unser Freund Klitschko, das war richtig. Claudia, hast du es gehört? Alles klar. Dankeschön, Waldemar. Grüße, tschüss. Das ist perfekt. Wir haben einen Sieger. Das war ein Volltreffer. Mann, du hast es voll drauf. Dankeschön. Willkommen bei... Das kann doch wohl alles nicht wahr sein. Gut drin, gut dran, gut drauf. Schrei vor Glück. bis ich endlich bei dir bin. Für dich ist mir kein Weg zu weit. Bei dir vergesse ich die Zeit. Nun bin ich da und ich höre nur, wie du sagst. Komm, hol das Lasso raus. Wir spielen Cowboy und Indianer. Wir reiten um die Wette. Ohne Rast und ohne Ziel. Hast du mich umzwingen? Fremden Stadt, in der die Angst noch einen Namen hat. Bin wie besessen auf der Suche nach dir. Jede Gefahr nehme ich ins Visier. Für dich ist mir kein Weg zu weit. Bei dir vergesse ich die Zeit. Nun bin ich da und ich höre nur, wie du sagst. Komm, hol das Lasso raus. Wir spielen Cowboy und Indianer. Tonight just wants to say a very Merry Christmas.

hier keiner statt. Aha. Ihr müsst hier nicht lange suchen. Jetzt wird alles platt gemacht. Wir sind die Disco-Pfannen. Sehe heute sicher noch mein Tanz bei ihr wanken. Ganz egal ob Disco-Bogen oder Jump-Style tanzen. Ich baue extrem zum Soundsystem, um außerdem hier aufzudrehen. Ich brauche Genetzieher, weil das Zeigerad hier. 22.23 Uhr, Nachtschwimmer. Es geht ins Adventswochenende. Und es geht jemand näher gegen Weihnachten. Weihnachten, das war doch sein Stichwort. Ich hasse Weihnachten. Das Einkaufszentrum ist voller Frauen und Kinder. Die sind alle vor meinem Laden, weil sie den Weihnachtsmann direkt davor aufgestellt haben, wo der seine blöde Glocke läutet. Als ob man eine Glocke braucht, damit ein 3-Zentner-Alkoholiker im roten Anzug auffällt. Ho, ho, ho, den ganzen Tag lang. So schön das sein mag, ich gehe raus und sag ihm, er soll sein Maul halten. Und er versetzt mir einen Schwinger. Also haue ich ihm einen in seinen fetten Bauch und er geht nieder. Der Bart geht ab, die Kinder heulen los und ich bin mal wieder der Böse. Das bist du sowieso, Al. Aber eins kann ich ja sagen, wenn ich dabei wäre von deinem Laden, hätte der Weihnachtsmann nichts gemacht. Da hätte ich eingegriffen. Lässt du dich in den Schnee und spießt das liebe Jesulein? Ja. Ho, ho, ho. Raus, raus, komm ich her. Ho, ho, ho. Oh, oh. Da war doch noch was. Irgendwas war da noch. Ach ja. Frohe Feiertage. Und Liebe auf Erden. Wundervoll. Kissing Susie Q, you you drop the bomb on me. Stretch it, flex it, flex it. Give me the permission, okey-dokey, I bless it. Press it like Buddha. Fühlt ihr euch schlapp? Dann nehmt das hier. Action. Wann gibt's denn hier Geschenke, ey? Christmas Dance um 22.31 Uhr nach Schwemmer. Ladies and Gentlemen, Hit Radio Ohr. Einfach näher dran. You ready? together, and y'all wanna rap ride some fellas. Yeah. Are y'all with me? Yeah. Say fellas. Yeah. Are y'all with me? Yeah. Why don't you tell the girl? Okay, die doofe Witze erkennen. Opa kommt in den Eros Center und erkundet sich nach dem Preis. Die Puffmutter, 100 im Bett, 50 im Stehen, 10 auf dem Teppich. Opa legt einen Hunderter auf den Tresen. Die Puffmutter, na, da wollen wir aber ein gepflegtes Nümmerchen schieben. Gell, hä? Opa, nix da. 10-mal auf den Teppich will ich. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich den richtigen gefunden habe nach Drummer. Aber jetzt haben wir. Kommt ein Mann in eine Polizeikontrolle. Der Polizist hält ihn an und will die Papiere sehen. Polizist, okay, Sie können weiterfahren. Aber der Fahrer, was ist denn? Warum diese Kontrolle, Polizist? Wir suchen jemanden, der Frauen belästigt. Autofahrer ist zufrieden und steigt ein und fährt weiter. Nach 500 Metern bremst er plötzlich, legt den Rückwärtsgang ein und fährt zurück. Er kurbelt das Fenster herunter und meint zu dem Polizist, okay, ich hab mir's überlegt, ich mach's. Ja, an Weihnachten erlebt man alles. Around the world, it's my style. Nachtschwärmer, wenn es falls auf einmal weg ist, dann ist der Fehler wieder da. Da blinkt und tut's ohne mein Zutun. Weil am Anfang war das Problem ja auch. Hier geht's ins weihnachtliche Wochenende.

Im Keller, in der Kellerbar Bugs. Da werde ich den Vorverkauf benutzen, Nachtschwimmer. Vor allem könnt ihr dann alle teilnehmen in den Kneipen, wenn ihr einmal Eintritt bezahlt, sozusagen. Doch gut, ja? Bitte geht auf meine Seite, charlie2000.de. Da könnt ihr erstmal die Sendungen runterladen, die ihr versäumt habt. Oder keine Zeit gehabt habt, was auch immer. Und da sind zwei Links, einer zu Wer kennt wen und zu Facebook. Und da klickt ihr bitte drauf, dass ihr mich kennenlernen wollt. So, jetzt kommen wir zum Kodex. Heute Abend. Hangover Christmas Edition. Und das geht folgendermaßen. Einlass war um 22 Uhr. Bis 10:30. Kurz das Barsteiner nur 1 Euro. Außerdem, für jedes Teil, das er mitbringt, bekommt er 5 Euro. Sei es Weihnachtsgebäck, Nikolausmütze, Paket, Lametta, Christbaumkugel, Geschenkpapier oder irgendwas, was mit Weihnachten zu tun hat. Morgen, Samstag, die sexy Christmas Party im Kodex. Süßer die Glocken nicht klingen. Da gibt's bis 0 Uhr X-Mess Welcome Shots. Also Begrüßungsdrink, sexy Girls Strip Shows und sexy X-Mess Gogos. Großer Club DJ Matrix, kleiner Club DJ Ice Crasher. Und jetzt haben wir 22.50 Uhr. Jetzt gebe ich nochmal richtig Gas hier. We'll be right back. gefahren. Gibt's eigentlich noch eine Steigerung für abgefahren? Abgefahren! Einfach näher dran. Einfach näher dran. Damit habt ihr wohl nicht gerechnet. Ja! Hello, baby. Back to their hometown, Surfer City. So, das schon mal, das war's dann langsam mit eurem Charlie 2000. Allen ein schönes Adventswochenende. Bis kommenden Freitag. OR, mein Freund und Schuhverkäufer. Ich gehe ja nachher noch ins Kodik. Kann ich deine Tochter, die blonde Kelly, mitnehmen? Rühr sie an und ich häng dich an deinem Dickdarm auf. Oh, der ist immer noch sauer. Dann grüß mal wenigstens die Nachtschwärmer da draußen am Radio. Ich bin Bundy. Al Bundy. Ich bin gerade hier bei Charlie. Na und ihr? Wo seid ihr, Dumpfbacken? Das war nicht so schön. Probier's nochmal. Ich bin Al Bundy. Gerade hier bei Charlie. Wo seid ihr, Dumpfbacken? Ach, vergess es. Und Lust, mal auszuprobieren, die üblichen Dinge zu ignorieren. Nicht von vorn, von hinten, von unten und oben. Die üblichen Dinge sind für heute verboten. Ich zeig dir alles. Es gibt Can you fix me up? Can you wipe me down? So I can make you give it up till you say my name like a jersey. Shut down the game, be my head coach so you can never take me out till you can taste the wind. Do it again and again till you say my name. And by the way, I'm so glad that I just wanna make you sweat. Mama, danke schön alle, das war's. Nachtspezial.